Beziehungscheck или анализ отношений. Also Beziehungscheck oder Analyse der Beziehungen. И первая тема наша была. Das erste Thema war bei uns. Недооценить или переоценить. Also unterschätzen oder überschätzen. Некоторые недооценивают. Also manche unterschätzen. Негативные отношения. Негативen Haltung oder они, Beziehungen. И они попадают в ловушки дьявола. Und sie gelangen in die Falle des Teufels. Другие переоценивают определенные отношения. Und andere wiederum überschätzen die Beziehungen. И они ожидают так много от какого-то человека. Und sie erwarten so viel von einem bestimmten Menschen. От каких-то отношений. Von irgendwelchen Beziehungen. И они разочаровываются. Und sie werden dann enttäuscht. И это неправильно. Und das ist auch falsch. И вторая тема была. Und das zweite Thema war. Похотеть или любить. Begierde oder Liebe. Когда ты относишься к кому-то. Wenn du zu jemandem eine Beziehung hast. Что это? Was ist das? Похоть или любовь? Ist das Begierde oder ist das Liebe? И мы размышляли над этой прошлой темой. Und da haben wir darüber letztes Thema nachgesinnt. Прослушать обе темы на сайте. Und du kannst beide Themen bei uns auf der Webseite anhören. Если ты еще не все догнал. Also wenn du noch nicht alles begriffen hast, здорово, если ты прослушаешь ее на сайте или посмотришь. Dann ist das super, wenn du das nochmal hörst auf der Webseite und nochmal das verinnerlichst. Там есть аудио и видео. Da gibt es Audio und Video. Okay, и цель этих трех тем, сегодняшней включительно. Und das Ziel von diesen allen drei Themen und das heutige inklusive. Здоровые долгосрочные отношения. Das sind die langfristigen und gesunden Beziehungen. Как построить здоровые долгосрочные отношения? Wie baut man gesunde und langfristige Beziehungen? Знаешь, есть куча отношений в нашей weißt жизни. Weißt du, es gibt viele Beziehungen in unserem Leben. Но масса нездоровых. Aber auch Massen von Ungesunden. Которые тебя, они просто тебя раздражают, они тебе дают какой-то негатив. Die dich einfach nur aufregen, die dir was Negatives geben. И отношения должны быть здоровые. Und die Beziehungen müssen gesund sein. Amen. Amen. И кое-кто уже пережил столько кучу в своей жизни наломанных каких-то отношений, поломанных отношений. Und jemand hat schon eine Menge von gebrochenen Beziehungen erlebt in seinem Leben. Они были краткосрочные. Sie waren kurzfristig. Пьям, пьям, пьям, пьям. Sie gingen ständig kaputt. Да, они разрывались. Also sie zerbrachen ständig. И ты думал, в чем причина и проблема? Und du hast dir Gedanken gemacht, woran liegt das? И поэтому сейчас включись, пожалуйста. Deswegen schalte ich dich jetzt ein. На все два уха. Alle beide deine Ohren schalte ein und dein Herz mach auf und du wirst heute noch eine Sache hören, die sehr wichtig ist. Und wenn du dieses Thema begreifst, dann wirst du glückliche und langfristige und gesunde Beziehungen. Bist du bereit? Starten wir? Okay. Okay. У многих вопрос такой. Und viele haben eine Frage. Это тема. Das ist das Thema. А что мне с того? Und was hab ich davon? А что мне с этого? Aber was hab ich davon? И многие люди начинают отношения именно с такого вопроса. Und viele Menschen fangen ihre Beziehung genau mit dieser Frage an. Парень с девушкой подружились. Also ein junger Mann lernt eine junge Frau kennen. И у них вопрос. Und bei ihnen entsteht eine Frage. Что он мне или она мне даст? Was gibt er oder sie mir? Они не задают это вслух. Sie sagen das nicht laut. Конечно, natürlich nicht. Настолько умны, что мы это не задаем. Also wir sind schon so klug, dass wir das nicht laut aussprechen. Но этот вопрос главный, осознанно или неосознанно. Aber diese Frage ist wichtig, ob sie bewusst oder unbewusst in uns ist. И парень, он ожидает от девушки. Und ein junger Mann erwartet von der Frau. Она будет гулять со мной. Also sie wird mit mir spazieren gehen. Красивая девушка. Eine junge, schöne Frau. У нас будет классный секс. Wir werden einen guten Sex haben. И она мне будет готовить. Sie wird mir kochen. У нас будет уют в доме. Wir werden ein schönes Zuhause haben. А девушка ожидает. Und die Frau erwartet wiederum. А он будет комплименты мне делать. Er wird mir viele Komplimente machen. Цветы дарить. Er wird mir Blumen schenken. В Турцию возить. Er wird mich nach Türkei fahren. И знаешь, когда время проходит? Und weißt du, wenn eine bestimmte Zeit vorbeigeht? Первое время все класс. Also in der ersten Zeit läuft alles echt super. Это нормально. Das ist auch normal. Но после влюбленности получается что-то другое. Aber nach der Verliebtheit passiert ganz was anderes. Потому что вопрос-то звучит дальше. Denn die Frage lautet ja immer noch. А что мне она даст? Aber was wird sie mir denn geben? И через три месяца. Und nach drei Monaten. Запомни эту цифру. Also merke dir diese Zahl bitte. Три. Это ученые доказали. Also drei, das haben die Wissenschaftler bewiesen. Что после трех месяцев. Dass nach drei Monaten. Ощущение счастья. Dass dieses Gefühl des Glücks вдруг пропадает. Plötzlich verschwindet. Это не только во влюбленности, в любом случае. Das ist nicht nur bei der Verliebtheit, das ist bei in jedem Fall. Например, человек выиграл в лотто. Also zum Beispiel, der Mensch hat in Lotto gewonnen. Ты выиграл в лотто. Also du hast in Lotto gewonnen. Миллион. Eine Million. Ты счастливый. Ey, du bist überglücklich. Ты знаешь, что ученые говорят? Weißt du, was die Wissenschaftler sagen? Я это не пережил, к сожалению. Also ich habe das leider nicht erlebt. Может, ты пережил миллион? Vielleicht hast du das erlebt, diese eine Million. Okay, но вот okay. После трех месяцев. Aber nach drei Monaten. Ощущение счастья возвращается на тот же уровень. Also, der Gefühl das Gefühl des Glückes kehrt wieder zurück, wie es vor der Million war. Абсолютно. Absolut. Знаешь, как мы быстро привыкаем к ощущению счастья? Weißt du, wie schnell wir uns an dieses Gefühl des Glückes gewöhnen? И вот когда человек в влюбленности своей переживает эту эйфорию, кайф. Und wenn der Mensch in dieser Verliebtheit, in dieser Zeit der Verliebtheit diese Euphorie und dieses wunderbare Gefühl erlebt. И через три месяца. Und nach drei Monaten, что она мне даст? Was gibt sie mir? И он что мне даст? Oder was gibt er mir? И вдруг они устанавливают, это уже меньше, что она мне дает. Und plötzlich stellen sie fest, dass es schon weniger ist, was sie mir gibt. Это уже меньше то, что он мне дает. Das ist schon weniger, was er mir gibt. И через еще пару месяцев еще меньше. Und noch ein paar Monaten kommt noch weniger. И когда звучит этот вопрос, все еще дальше. Und wenn diese Frage immer noch in unseren Köpfen ist, однажды приходит ответ. Dann kommt eines Tages eine Antwort. Она мне ничего не дает. Sie gibt mir gar nichts. Он мне ничего не дает. Er gibt mir gar nichts. И знаешь, что человек делает? Und weißt du, was der Mensch macht? Ну, это не те, которые здесь сидят. Das sind natürlich nicht die, die hier sitzen, sind die anderen. Он бежит за другим счастьем. Also er läuft dem anderen Glück hinterher. Новое счастье. Also neues Glück. И он это делает или осознанно, или неосознанно. Und das macht er entweder bewusst oder unbewusst. Левые подруги, левые Dann друзья. Kommen andere Mädels ins Spiel und andere Jungs. И проблема не в супруге. Und das Problem liegt nicht am Ehepartner. Вот то, что мы не замечаем. Also das ist das, was wir nicht merken. Что проблема в нас. Dass das Problem in uns liegt. Проблема вот в таком вопросе. Das Problem liegt an dieser Frage. А что мне с того? Was habe ich davon? И этот вопрос, он коренится в эгоизме. Und diese Frage hat ihre Wurzel im Egoismus. Это в греховной натуре звучит всегда. Das, so eine Frage tönt immer aus einem sündigen Natur. Aus einer sündigen Natur звучит этот вопрос. Also diese Frage kommt aus der sündigen Natur. И вы знаете, что это не только в отношениях супружеских. Und wisst ihr, das ist nicht nur zwischen den Eheleuten so. Но это также в отношениях друзей. Das ist auch in der Beziehung zu den Freunden. Сидят два друга. Es sitzen zwei Freunde oder zwei Freundinnen. Знаешь, когда вот мы с тем же вопросом подходим к нашим отношениям. Und weißt du, wenn wir genauso mit so einer Frage an unsere Freundschaft herankommen. Однажды будет звучать ответ: она мне ничто не дает. Also eines Tages wird auch eine Antwort lauten: sie kann mir nichts geben. Обязательно придет этот ответ. Also diese Antwort wird unbedingt kommen. И обязательно эти отношения развалятся. Und diese Beziehungen werden auf jeden Fall auseinanderfallen. Потому что вначале звучал неправильный вопрос. Weil von Anfang an klingelte diese falsche Frage. Amen. Знаешь, человек приходит в церковь. Weißt du, der Mensch kommt in die Gemeinde. И у него вопрос. Und er hat eine Frage. А что церковь даст мне? Was wird mir die Gemeinde geben? И это изначально неправильный вопрос. Und das ist schon von Anbeginn eine falsche Frage. Это грешный вопрос. Das ist eine sündige Frage. Грешный вопрос. Das ist eine sündige Frage. Скажи, грешный. Sag mit mir, sündige Frage. А что здесь плохого? Aber was ist daran schlecht? Эй, это грешный вопрос. Hey, das ist eine sündige Frage. И отношения с таким вопросом, они быстро заканчиваются. Und solche Beziehungen mit so einer Voraussetzung, mit dieser Frage, werden auf jeden Fall auseinanderfallen. Amen. Amen. Настоящая дружба. Eine echte Freundschaft. Это конец эгоизму. Das ist das Ende vom Egoismus. Это похороны своего я. Das ist das Begräbnis von seinem Ich, von deinem Ich. Amen. Okay, это вообще у нас вот на браке, на сочетании это условие. Das ist überhaupt die Voraussetzung bei der Trauung. Я не буду сочетывать людей. Also ich werde jetzt die Menschen nicht aufzählen, сколько бы они ни просили меня, wie viel sie mich auch drum bitten würden. Я не буду их никогда сочетывать, ich werde sie niemals trauen, если они не готовы будут изменяться, wenn sie nicht bereit sein werden, sich zu verändern, если они не будут готовы жертвовать друг wenn друг. Sie nicht bereit sind, einander Opfer zu bringen, потому что это бессмысленно вообще. Dann ist es absolut sinnlos dann. Это не будет счастливый брак. Das wird auch keine glückliche Ehe sein. И она разрушится рано или поздно. Das wird früher oder später zerbrechen. Окей, настоящая дружба, она требует цену. Und eine echte Freundschaft, das erfordert einen Preis. Das ist kein Billigprodukt. Hey, du wirst zahlen. Also wenn du einen echten Freund haben willst, du wirst zahlen. Du wirst einen Preis zahlen. Du wirst einen Preis zahlen. Und du musst einen Preis haben. Ansonsten ist das keine Freundschaft. Jemand möchte eine kostenlose Freundschaft. Без жертвы. Also ohne ein Opfer. И ты ее найдешь везде. Und du wirst so eine Freundschaft überall finden. Везде. Überall. Кругом нас вокруг бесплатная дружба. Also bei uns herum, also um uns herum ist überall eine billige oder kostenlose. Super. Ja, billige Freundschaft. Но это не Freundschaft. Aber das ist keine Freundschaft. Это в кавычках только Das ist дружба. Nur in Anführungsstrichen eine Freundschaft. Это отношения. Das sind Beziehungen. Дешевые. Das sind billige Beziehungen. Сегодня есть, завтра нет. Heute sind sie da, morgen wiederum nicht mehr. И, знаете, есть выражение, скупой платит дважды. Und wisst ihr, es gibt einen guten Spruch, der Geizige zahlt zweimal. Geizige zahlt zweimal. Я тебе скажу, Geizige zahlt dreimal. Aber ich sag dir, der Geizige zahlt dreimal. И скупой в своих отношениях он будет платить дважды, трижды, четырежды. Und der Geizige in seinen Beziehungen, der wird zweimal, dreimal, viermal zahlen. Okay, потому что эти отношения будут рушиться. Okay, weil diese Beziehungen werden immer wieder auseinanderfallen. И он будет платить второй раз. Und er wird das zweite Mal auch zahlen. Но при этом он все еще жмот. Aber dabei wird er immer noch geizig bleiben. И он все еще не хочет жертвовать. Er will immer noch nicht opfern. И он все еще требует свои права. Und er besteht immer noch auf seinem Recht. И отношения опять порвались. Und die Beziehungen gehen wieder auseinander. Und er kommt dann in eine nächste Beziehung rein, er hat ein bisschen mehr Opferbereitschaft. Also, dann, er hat schon gesehen, dass in seinem Charakter irgendwas Falsches ist. Aber er ist immer noch geizig. Und er gibt sich diesem Menschen nicht vollkommen hin. Und er hat immer noch diese Frage im Kopf, was kann sie mir geben? Und Eines Tages werden sie kaputt gehen, zerbrechen, diese Beziehung. Denn dort gibt es keine echte Hingabe. Und der Geizige, der zahlt dreifach oder vierfach. Denn von dir wird man fordern. Verändere dich. Verändere deinen Charakter. Also jeder Freund wird das von dir fordern. Und ändere deine Gewohnheiten. Und der andere Mensch, der ein Egoist ist, der sagt, du willst einfach viel zu viel von mir. Du wirst nichts bekommen. Und dann läuft er davon. Wisst ihr, warum die Menschen von einer Beziehung in die andere laufen? Sie wollen nicht zahlen. Sie wollen sich auch nicht verändern. Kann jemand Amen sagen? Lautes Amen. Warum rennen die Menschen von einer Gemeinde in die andere? Genau aus demselben Grund. Ответ один. Die Antwort ist die eine. Er ist ein Egoist. Amen. Он не хочет платить цену. Er will den Preis nicht zahlen. Он хочет все брать бесплатно. Er will alles kostenlos nehmen. И он живет с вопросом. Und er lebt mit dieser Frage im Kopf. А что мне с этого? Aber was habe ich davon? И Библия говорит, что отношения должны быть связаны с жертвой. Und die Bibel sagt uns, dass die Beziehung mit dem Opfer zusammenhängt. Давай включим Евреям. Das ist die Voraussetzung sogar. Да. Евреям 13 главу 16 стих. Hebräer 13, 16. Wohlzutun und mitzuteilen. Vergesst nicht, dass solche Opfer gefallen Gott wohl. Wohlzutun und mitzuteilen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Mitzuteilen. Это общение. Also das ist eine Gemeinschaft. Общение – это есть mitzuteilen. Also die Beziehung heißt, du teilst dich mit. Die Bibel называет это Opfer. Und die Bibel nennt das als Opfer. Я что-то даю. Also ich gebe etwas. И у нас происходит общение. Und dazu kommt zu einer Beziehung. И в этом должно происходить жертва. Und in dem soll es zu einem Opfer kommen. Opfer. Ты слышишь? Hörst du? Когда человек не говорит, а что мне это даст? Wenn der Mensch nicht sagt, und was gibt das mir? А правильный вопрос. Как звучит правильный вопрос? Aber wie lautet dann die richtige Frage? Was kann ich geben? Was kann ich geben? Вот правильный вопрос. Das ist die richtige Frage. Кто-то слышал? Hat das jemand von euch gehört? Was kann ich geben? Also diese Frage macht Menschen glücklich. Und es gibt so zwei Zustände. Es gibt einen Unglücklichen und einen Glücklichen. Und kennst du den Grund? Also in zwei Fragen. Der eine sagt, und er ist unglücklich. Was gibt es mir? А второй говорит, und der zweite sagt, а что я могу дать? Aber was kann ich geben? Знаешь, два разных состояния, also in zwei verschiedene Zustände, которые отражают внутреннее сердце человека. Die den inneren Zustand des Herzens von Menschen zeigen und ausdrücken. Тот, который говорит, а что я могу получить? Also derjenige, der sagt, was kann ich bekommen? Он говорит тем самым, я нищий. In demselben Moment sagt er, ich bin armselig. Ich bin armselig. Ich bin bettelarm. Also ich bin bettelarm. Я нищий. Кто мне может что-то дать? Also wer kann mir was geben? Hey, дайте. Gib mir was. Hey, дайте. Hey, gib mir was. Hey, дайте. Hey, gib mir was. Я нищий. Ich bin bettelarm. Знаешь, этот человек сам себе говорит. Weißt du, dieser Mensch sagt das selber zu sich so. Когда он говорит, а что мне это может дать? Wenn er sagt, was kann взять. Mir das geben? Да. Что я могу взять? Was kann ich davon haben? Okay. Это отношение нищего. Das ist eine Beziehung von einem bettelarmen Menschen. Человек, который говорит, а что я могу дать? Aber der Mensch, der sagt, was kann ich geben? У него внутреннее счастье. Der hat einen Glück, inneren Glück. Потому что он богатый. Denn er ist reich. Потому что он исходит из того, что я могу дать. Denn er geht davon aus, dass er was geben kann. Услышали вы это? Habt ihr das rausgehört? Давай воздадим Богу славу. Lass uns Gott eine Ehre dafür geben. И есть счастливые и несчастливые отношения. Und es gibt glückliche und unglückliche Beziehungen. И ты можешь дать. Und du kannst geben. И стать счастливым. Und kannst glücklich werden. Или можешь все время просить. Oder umgekehrt, du kannst immer drum bitten. Ожидать. Was erwarten. И оставаться несчастным. Und unglücklich bleiben. И когда вопрос звучит, а что я могу получить от этой страны? Und wenn die Frage lautet, was kann ich von diesem Land bekommen? Ты приехал сюда. Du bist hierher gekommen. Ты спрашиваешь, а что мне даст эта страна? Du fragst dich, was kann mir dieses Land geben? Знаешь, что это происходит в твоей жизни? Weißt du, was dann in deinem Leben geschieht? Ты остаешься несчастным. Du bleibst unglücklich. В этой стране. In diesem Land. Будешь несчастным. Du wirst unglücklich sein. Потому что ты всегда будешь ждать. Denn du wirst immer erwarten. Кто мне что-то даст? Wer kann mir etwas geben? И ты получишь, что там тебе кто-то не дал, там тебе кто-то не дал. Und dann wirst du sehen, dass dort du was nicht bekommen hast oder dort was nicht bekommen hast. Aha, и вот этот получил больше, она получила больше, чем und я. Der hat bekommen mehr als ich. Она больше получила, чем also, я. Er hat bekommen mehr als ich. И он несчастен. Und er ist unglücklich. Hörst du? А когда кто-то приезжает в страну, aber wenn jemand in ein Land kommt oder auswandert, aha, приехал в страну, er kommt in ein Land, говорит, а что я могу дать этой стране? Und dann sagt er zu sich, was kann ich diesem Land geben? Что я могу сделать для нее? Was kann ich für dieses Land tun? И он начинает что-то делать, то, что он может. Und er fängt das, etwas zu tun, was er kann. И он становится счастливым в этой стране. Und er wird zu einem glücklichen Menschen in diesem Land. Amen. Amen. Поэтому вот эти вот социально хорошо обеспеченные страны имеют массу эгоистов. Deswegen haben diese sozial, also sozial, diese Women, nicht Männer. Also deswegen haben diese Länder, die eine gute soziale Netz haben oder Versorgung, da sind eine Menge Egoisten. Und die sind unglücklich. Und jedes Mal meckern sie, dass sie nicht genug haben. Und aus irgendeinem Grund in Amerika, wo keine soziale Versorgung existiert, also dort gibt dir niemand etwas. Entweder du arbeitest oder geh raus. Also entweder gibst du dem Land was oder du kannst abhauen. Okay? Und in diesem Land ist ein Massen von Millionären, die dorthin gekommen sind und haben gar nichts gehabt. Und die sind glückliche Menschen. Okay? Okay? Weil sie hatten eine andere Haltung dazu. Was kann ich geben? Was kann ich hier machen? Und das macht den Menschen glücklich. Und auch erfolgreich. Also das hätte ein größerer Amen sein können. Мы общаемся, у нас куча разных контактов. Also wir haben miteinander viel Kommunikation, wir haben viele Kontakte. В социальных сетях. in sozialen Netzen. Also jeder Jugendliche oder Teenie, der sich als cool findet, der hat ungefähr 100 Kontakte oder als wichtig findet. Das ist sogar zu wenig. Also der hat eine Menge Kontakte. В социальных сетях нет общения. Und in sozialen Medien, also sozialen Netzen, gibt es keine, keine Gemeinschaft oder keine lebendige Gemeinschaft oder Beziehung. Почему? Wieso? Там нет жертвенности. Weil dort gibt es keine Opferbereitschaft, kein Opfer. Kontakte. Das sind einfach nur Kontakte. Но это не общение. Aber es ist keine Gemeinschaft. Потому что в общении есть жертвенность. Denn in so einer Beziehung gibt es ein Opfer. А в Фейсбуке или в Инстаграме или где-то Aber угодно. Facebook oder im Instagram oder sonst wo. Это контакты. Das просто. Sind einfach nur Kontakte. Часто приукрашенные контакты. Oftmals viel zu verschönigte Kontakte. Ага, не зря, знаете, вот Facebook говорят. Nicht umsonst nennt man das Facebook. Facebook, я говорю. Wie sagst du? On Facebook. Facebook ага, heißt? От слова вера, faith. Also vom Wort Glauben, faith. Вера нужна, чтобы верить в то, что там написано. Also man braucht einen Glauben, an daran zu glauben, was dort geschrieben steht. Поэтому для меня вот Facebook не такой интересный. Deswegen interessiert mich das Facebook nicht so. Потому что нужно много веры, чтобы им пользоваться. Denn man braucht viel Glauben, um ihn überhaupt nützen zu können. Ага, люди часто ангеберишь там просто. Also die Menschen geben nur bloß dort öfters an. И это не есть истинно. Und das ist nicht die Wahrheit, sondern das ist einfach nur von nach außen, das Schönere nach außen. Но настоящее общение, оно не в Фейсбуке. Aber die echte Gemeinschaft, die ist nicht im Facebook möglich. Где настоящее общение? Aber wo ist dann die echte Gemeinschaft oder в браке. In der Ehe. Например. Zum Beispiel. В дружбе. In der Freundschaft. В реальной дружбе. Also in einer echten Freundschaft. Okay, когда человек говорит, я даю больше. Wenn der Mensch sagt, ich gebe mehr. Чем он ожидает. Als er erwartet. Я готов жить для брака. Also ich bin bereit für die Ehe zu leben. Для другого. Für den anderen. Ага, это есть mm-hmm. отношения. Das sind die Beziehungen. Или в деловых отношениях. Oder auch in Geschäftsbeziehungen. Или в церкви. Oder in der Gemeinde. Я готов служить. Also ich bin bereit zu dienen. О, вот здесь появляется общение. Und hier kommt das zu einer Gemeinschaft, zu einer Kommunikation. Не просто контакты. Also nicht nur einfach zu einem Kontakt. Это общение. Sondern man unterhält sich miteinander. Это больше, чем просто общение. Das ist словами. Sogar mehr wie eine Unterhaltung, mehr wie Worte. Мы узнаем друг друга. Also man, wir lernen einander kennen. И мы друг друга обличаем. Und wir überführen einander. И мы исправляем друг друга. Also wir korrigieren einander. Потому что есть у каждого свои недостатки. Denn jeder von uns hat seine Mängel oder Defizite. И знаешь, каждый друг друга может острить. Und weißt du, jeder kann den anderen schärfen. Острить. Den anderen schärfen. Ага, то есть я не боюсь говорить человеку правду в глаза. Also ich habe keine Angst, den Menschen ins Gesicht die Wahrheit zu sagen. Denn ich gehe davon aus, wenn der Mensch, dieser Mensch ein echter Freund ist, dann wird er jede Wahrheit aushalten. Aber wenn er kein echter Freund ist, dann soll er auf den Mond gehen. Amen. Куда? Auf den Mond. Auf den Mond auch. Oder in den Wald, wohin auch immer. Amen. Okay, нам нужны настоящие друзья, остальные пусть гуляют. Also, wir brauchen wirklich echte Freunde, die anderen sollen spazieren gehen. Yes, Halleluja. Halleluja. Есть люди, которые говорят, а как мне? Я молюсь, чтобы Бог подарил мне настоящего друга. Und manche Menschen sagen, ich bete dafür, dass Gott mir einen echten Freund gibt. Когда я слышу этот вопрос, und wenn ich diese Frage höre, я узнаю эгоиста. Dann erkenne ich einen Egoisten. Amen. Amen. Прекрати молиться. Hör auf zu beten. Кончай. Hör auf damit. Будь сам настоящим другом. Sei selber ein echter Freund. Amen. Amen. Okay. Я никак не могу найти себе равного друга, говорят люди. Also manche Menschen sagen, ich kann immer noch nicht mir einen gleichwürdigen Freund finden. Знаешь правила? Kennst du die Regel? Не ищи принцессу, если сам не принц. Also suche dir keine Prinzessin, wenn du selber kein Prinz bist. Amen. Amen. Какой из тебя принц, если ты только ищешь какую-то принцессу? Also was bist du für ein Prinz, wenn du nur eine Prinzessin suchst? Если ты Бауэр. Also wenn du ein Bauer bist und suchst eine Prinzessin? Умри в гордом одиночестве. Sterbe in deine, как это перевести? Sterbe in deinem Stolz? Amen. Oder verrecke in deinem Stolz? И не парь мозги другом. Und hör auf, den anderen auf die Nerven zu gehen. Не порть жизнь другом. Und verderbe den anderen Menschen nicht das Leben. Amen. Amen. Знаешь, эгоист говорит, мне плохо одному. Weißt du, der Egoist sagt, es geht mir schlecht, wenn ich alleine bin. Но с тобой еще в два раза хуже. Aber mit dir ist das doppelt so schlecht. Amen. Amen. Иногда люди хотят присоединиться к церкви. Also manche Menschen möchten sich einer Gemeinde anschließen. Я всегда задаю вопрос. Und ich stelle immer eine Frage. Всегда. Immer. Ко всем кандидатам. Also zu jedem Kandidaten, der es werden möchte. Что ты ожидаешь от церкви? Was erwartest du von der Gemeinde? Что ты ожидаешь? Was erwartest du von einer Gemeinde? И никто никогда еще мне не сказал. Und keiner von den Menschen hat mir je gesagt, чтобы меня все любили. Dass mich alle lieben. Никто еще никогда не сказал. Keiner hat bisher gesagt, чтобы все вокруг меня были совершенны. Dass alle um mich nur vollkommen sein müssen. Или чтобы все со мной здоровались, улыбались и спрашивали, как дела. Dass mich alle anlächeln und mich fragen würden, wie geht es dir? Никогда такого не слышал. Also ich habe noch nie sowas gehört. Но проходит ровно месяц. Aber es kommt dann wortwörtlich ein Monat vorbei. И человек стал членом церкви. Und der Mensch wurde zu einem Mitglied der Gemeinde. И вдруг кто-то с ним не поздоровался. Und plötzlich hat ihn jemand nicht gegrüßt. И вдруг лидер ему сказал: покайся. Und plötzlich sagt ihm sein Leiter, du sollst Buße tun, du sollst dich verändern. Du hast Unrecht. И вдруг всплывают вот эти претензии. Und plötzlich kommen diese Ansprüche an die Oberfläche. И вот эта вот вдруг натура, она вылазит. Und plötzlich kommt diese Natur nach außen. Человек не способен признавать ошибки. Der Mensch ist nicht fähig, seine Fehler anzuerkennen. Все виноваты, кроме него. Also alle haben Schuld, außer ihm selbst. И вот здесь проявляется этот эгоизм. Und hier zeigt sich dieser Egoismus. И человек может даже хлопнуть дверь. Der Mensch kann auch die Tür hinter sich zuschließen, zuhauen. Сказать, ну тогда я пошел, меня здесь не любят. Und dann kann er auch sagen, also jetzt gehe ich, hier liebt mich keiner. Знаешь, тебя нигде не будут любить. Weißt du, man wird dich dann nirgendwo lieben. Вот такого нигде не будут любить. Also so eine, wie du bist, wird dich keiner mehr woanders lieben. Amen. Amen. И появляется вот это явление, которое есть в церквях, это оно меня немножко пугает. Und es kommt zu dieser Erscheinung in den Gemeinden, was mich ein bisschen erschreckt. Человек, который христианин, но он турист. Also ein Mensch, der Christ ist, aber ein Tourist ist. Скажи, турист. Sag mit mir, ein Tourist. Турист. Ein Tourist. Okay. Okay. И вот туристов сегодня почему-то многовато. Und die Touristen haben sich aus irgendeinem Grund jetzt vermehrt. Христиане, бегающие из одной церкви в другую. Also die Christen, die von einer Gemeinde in die andere rennen. Пьем в другую, потом опять в другую. So ist in eine, dann die in die andere. Это становится проблемой. Und das wird zu einem Problem. Потому что это несчастные люди. Denn das sind Menschen, die unglücklich sind. Они бегают. Sie rennen. Они ищут. Sie suchen. Где совершенная церковь? Wo ist eine vollkommene Gemeinde? Где меня все будут любить? Wo mich jeder lieben würde? Где никто мне не скажет покайся? Wo niemand zu mir sagen würde, tu Buße? О, где никто мне не покажет, что у меня есть грехи? Wo niemand mir zeigen würde, dass ich Sünden habe? И сегодня есть церкви даже в Нюрнберге. Es gibt sogar auch jetzt in Nürnberg solche Gemeinden. Один пастор говорит недавно. Ein Pastor hat vor kurzem gesagt. У меня, говорит, минимум 50% из других церквей людей. Ich habe mindestens 50% von Menschen aus anderen Gemeinden. Я думаю, какой несчастный. Und ich denke mir, was? Der ist so unglücklich, der Mann. Боже. О Боже, сохрани меня от таких людей. Bewahre mich vor solchen Menschen. Которые постоянно куда-то бегут. Die ständig irgendwas suchen und rumrennen. И Библия говорит, смотри. Und die Bibel sagt uns, schau her. Это даже в первой церкви была проблема. Das war auch das Problem auch in der ersten Gemeinde. Евреям 10 глава. Also Hebräer 10. 24-25. Der Vers 24 und 25. Und lass uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Оказывается, вот есть этот синдром. Also anscheinend gibt es diesen Syndrom. Туризма. Tourismus-Syndrom. И вот Павел говорит здесь, будем внимательны друг к другу. Und der Paulus sagt hier, ihr sollt aufeinander Acht geben. Внимательны. Seid achtsam. Эй, смотрите, внимательно. Hey, seid achtsam, schaut aufeinander. Это есть общение. Und das ist die Unterhaltung, Beziehung. Но масса людей говорят, не смотри на меня. Aber Massen von Menschen sagen, schau mich nicht an. Privat. Das ist Privatsphäre. Не трогай. Fass es nicht an. Оставь. Lass mich in Ruhe. Aha, это есть то, что сегодня многие называют общением. Das ist das, was manche als eine Unterhaltung nennen. Пока ты не заглянешь в мою жизнь, все нормально. Solange du mir nicht zu nahe kommst und mein Leben reinschaust, ist alles okay. Если ты заглянул ко мне в жизнь, Ciao, ciao. Also wenn du in mein Leben reingeschaut hast, dann ciao, ciao. Aha, это не есть общение. Aber das ist keine Beziehung. И Библия говорит, будьте внимательны друг к другу. Und die Bibel sagt uns, dass wir aufeinander Acht geben sollen. Помогайте друг другу. Helft einander. Не в смысле шпионьте, а помогайте. Nicht in dem Sinne einander nachspionieren, aber helft einander. Общайтесь, но и при этом, видя недостаток, не покрывайте, а говорите об этом. Also unterhaltet euch und indem ihr irgendein Defizit sieht, tut das nicht einfach zudecken. Okay. И потом говорит, не оставляйте собрания вашего. Und dann weiterhin sagt er, verlasst eure Versammlungen nicht. Вот это звучит очень ясно. Und das klingt sehr klar und deutlich hier. Собрание eigene. Also eigene. Скажи eigene. Sag eigene. Еще раз, пожалуйста. Sag nochmal eigene. О, есть, оказывается, мое собрание. Also so wie es aussieht, gibt das meine Versammlung. Мое собрание. Also meine Versammlung. Eigene Versammlung. А? Eigene Versammlung. А есть чужое собрание. Und es gibt eine fremde Versammlung. Есть христиан, недавно один говорит, а какая разница? Und es gibt vor kurzem hat ein Christ gesagt, was für einen Unterschied macht какая das? Какая разница, в какой церкви? А was für einen Unterschied macht das, in welche Gemeinde ich gehe? Так говорит только глупый христианин. So spricht nur ein dummer Christ. Amen. Amen. Потому что всегда есть твоя церковь. Denn es gibt immer deine Gemeinde. И всегда есть чужая. Und es gibt immer eine fremde всегда Gemeinde. Всегда есть твой дом. Es gibt immer dein Haus. И всегда есть чужой дом. Und es gibt ein fremdes Haus. Если человек чувствует себя везде как дома, also wenn der Mensch sich überall zu Hause fühlt, то остальные люди шарахаются от него. Dann gehen die Menschen um ihn meilenweit weg. Also sie meiden ihn. Потому что они знают, что он-то не дома у них. Denn sie wissen, denn er ist dann nicht zu Hause bei ihnen. Потому что он чувствует себя везде как дома. Denn er fühlt sich überall wie zu Hause. Таких лучше не пускать домой. Also solche sollte man lieber nicht nach Hause lassen. И есть всегда чужое собрание. Und es gibt immer eine fremde Versammlung. Есть всегда чужая церковь. Es gibt immer eine fremde Gemeinde. Есть всегда чужой дом. Und es gibt immer ein fremdes Haus. Есть всегда мой дом. Und es gibt immer mein Haus. Моя церковь. Meine Gemeinde. И мое собрание. Und meine Versammlung. Эй, это так здорово. Und das ist cool. Мое. Das ist meins. Скажи, мое. Das ist, sag mir, meins. Мое. Sag meins. Библия говорит, есть твое, а есть чужое. Die Bibel sagt uns, es gibt deins und es gibt das Fremde. И есть этот обычай. Und es gibt diese Tradition. Говорят, вот здесь... уже в первой церкви был обычай. Also es gab schon diese Tradition in dieser ersten Gemeinde. Когда люди бегали из одной церкви в другую. Als die Menschen von einer in die andere liefen. И причина была в одном вопросе: а что мне с этого? Und der Grund lag daran an der Frage: was habe ich davon? Что мне с этого? Was habe ich davon? И такие эгоисты они никому не нужны. Und solche Egoisten braucht keiner. Они готовы только брать. Sie sind bereit nur zu nehmen. Это дух мира. Das ist der Geist der Welt. Общаясь, я не хочу жертвовать. Indem ich eine Beziehung eingehe, möchte ich kein Opfer bringen. Indem ich mich unterhalte, я не хочу обязательств. Möchte ich keine Verantwortung übernehmen. Отношения, пожалуйста, но без обязательств. Also ich möchte eine Beziehung, aber bitte schön ohne Pflichten. Мы хотим жить вместе. Wir möchten zusammen wohnen. Но, пожалуйста, не надо нам брак. Aber bitte, wir brauchen keine Ehe. Да что там этот штамп? Für was brauchen wir dieses Papier? А Бог называет это отношение блудом. Aber Gott nennt solche Beziehung als Unzucht. Грех. Als Sünde. Hey, почему? Und wieso? Мы же любим друг друга. Denn wir lieben doch einander. Ja, любишь друг друга. Ja, du liebst einander. Тогда входи в завет. Dann komm in einen Bund. Dann schließ einen Bund. Тогда заключай обязательства. Dann du unbedingt eine Verpflichtung eingehen. Тогда будь верен до смерти. Dann sei treu bis zum Tod. Или вали. Oder geh. Amen. Amen. Okay, это есть отношения, которые Бог называет отношениями. Und das sind die Beziehungen, was Gott auch tatsächlich als Beziehung nennt. Настоящее общение только в завете. Also eine echte Beziehung ist immer nur möglich im Bund. Нет настоящего общения без завета. Also es gibt keine echte Beziehung ohne einen Bund. Бог делал заветы. Gott hat Bündnisse geschlossen. С Адамом. Mit Adam. С Ноем. Mit Noah. С Авраамом. Mit Abraham. С Давидом. Mit David. Говорит, эй, давай. Und dann sagt er, hey, komm. Давай пять. Gib mir fünf. Давай, будешь в завете. Willst du mit mir einen Bund eingehen? Okay, берем. Okay, wir nehmen. Будешь wir schließen верный? Das an. Okay. So, wir schließen zusammen einen Bund. Тогда я с тобой. Dann bin ich bei dir und mit dir. Тогда я готов инвестировать в твою жизнь. Dann bin ich bereit, in dein Leben zu investieren. Тогда мы друзья. Dann sind wir Freunde. Слышишь? Hörst du? И без завета Бог не инвестирует в нашу жизнь. Und ohne einen Bund investiert Gott nicht in unser Leben. Скажи завет. Sag mit mir Bund. Завет. Sag mit mir Bund. Что такое крещение? Was ist eine Taufe? Завет. Das ist ein Bund. Okay. Это завет с Богом. Das ist ein Bund mit Gott. Но это и завет с людьми. Aber es ist auch zugleich ein Bund mit Menschen. Завет с церковью. Das ist ein Bund mit einer Gemeinde. Это серьезная штука. Das ist eine echte, ernsthafte Sache. И Бог говорит, делай завет. Und Gott sagt, schließe einen Bund. Делай крещение. Lass dich taufen. Без крещения. Ohne die Taufe. Не хочу ничего с тобой иметь общего. Will ich mit dir nichts Gemeinsames haben. Если кто не верует и не крестится. Also wenn jemand glaubt, aber sich nicht taufen lässt. Он ненадежный человек. Er ist kein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Поэтому верь и крестись. Deswegen glaube und lass dich taufen. И тогда ты спасен. Dann bist du gerettet. Amen. Amen. О, как здорово, Бог реальный у нас. Also das ist so cool, denn Gott ist real Amen. Und lebt. Amen. Halleluja. О, аллилуйя. Есть вот этот дух мира. Und weißt du, es gibt diesen Geist der Welt. Дух похоти. Der Geist der Begierde. Я хочу. Ich will. Я хочу взять. Ich will nehmen. Но, пожалуйста, не требуй от меня ничего. Aber bitte fordere nichts von mir. Я общаюсь, пока мне это выгодно. Also ich unterhalte mich und habe eine Beziehung, solange es für mich vorteilhaft ist. Я общаюсь без гарантий. Also общаюсь это Unterhaltung или Beziehung? Gemeinschaft haben. Also Gemeinschaft. Also ich habe Gemeinschaft mit dir, solange ich einen Vorteil habe und was davon habe. Я общаюсь без гарантий. Also ich habe mir die Gemeinschaft ohne Garantie. Ohne Garantie, okay? Ohne обязательств, без ohne Verpflichtungen. Я общаюсь, пока это мне ничего не стоит. Ich habe mir die Gemeinschaft, solange es mich nichts kostet. Я общаюсь, потому что мне одному плохо. Und ich habe mit dir eine Gemeinschaft, weil es mir alleine nur schlecht geht. Стало хорошо. Und sobald es mir besser geht, Та-да-да-да-да-да-да. Dann hau ich wieder Жизнь ab. Хороша, и und одному. Das Leben ist gut und dann стало невыгодно. Unvorteilhaft. Dann и они будут несчастные люди. Da sind Menschen, die unglücklich sind. Das heißt, sie sind obdachlos. Bezdomne. Das sind obdachlose Menschen. Vielleicht ist der Obdachlose glücklich nach außen, aber innen drin ist er unglücklich. Hey, lass uns selbst fragen. Wann hast du diese Frage zuletzt in deinem Kopf gehabt? Aber was habe ich davon? Okay, давай проверим okay. себя. Lass uns mal prüfen. Это Beziehungscheck. Das ist auch ein Beziehungscheck. И второй вопрос. Und die zweite Frage? Насколько церковь стала тебе домом? Inwieweit ist die Gemeinde für dich ein Zuhause geworden? Это не зависит от церкви. Das hängt nicht von der Gemeinde ab. Amen. Amen. Это зависит от тебя. Das hängt von dir ab. И есть небрежность. Und es gibt Nachlässigkeit, Missachtung. Missachtung. К церкви. Zu der Gemeinde. Ach, ладно уж. Ach. Какая разница? Was für ein Unterschied? Это проклятие. Das ist ein Fluch. Ага. Это серьезно. Das ist ernsthaft. Потому что это невеста, церковь это невеста Христа. Denn die Gemeinde ist die Braut von Christus. Это дом Божий. Das ist Gottes Haus. Это святыня. Das ist ein Heiligtum. Okay? Если okay. церковь не мать, то и Бог не отец. Und wenn die Gemeinde, еще раз. Церковь не мать. Wenn die Gemeinde, die keine Mutter ist. То и Бог. Ah, dann ist Gott auch nicht dein Vater. Давай повторим. Wenn die Gemeinde nicht deine Mutter ist, dann ist der Vater nicht da, dann ist der Gott nicht dein Vater. Еще раз. Nochmal. Wenn die Gemeinde nicht deine Mutter ist, dann ist Gott nicht dein Vater. Amen. Nochmal? Deswegen hab Acht vor solchen Menschen, die was Schlechtes über die Gemeinde reden. Solche Menschen werden nicht unbestraft bleiben. Amen. И берегись людей, которые сеют слухи. Und hab Acht vor den Menschen, die Gerüchte sehen. Разделение. Die eine Teilung sehen. Sehen. Они говорят, что, sehen, что, sehen. Что разделяет. Also sie sagen und sie möchten was auseinanderbringen. Ага, потому что слухи сеют не люди. Denn die Gerüchte sehen nicht die Menschen. Но бесы. Aber die Dämonen. Дämonen. Демоны ездят на слухах. Also die Dämonen, die reiten auf den Gerüchten. Ага. И они входят в чью-то жизнь. Und sie gehen in irgendein Leben rein. Через ухо. Durch die Ohren. Ты услышал какую-то сплетню. Du hast irgendeine Lästerei gehört. И бес вошел в твою жизнь. Und der Dämon kommt in dein Leben herein. И отделяет тебя от церкви. Und teilt dich ab und trennt dich von der Gemeinde. Отделяет тебя от твоего лидера. Also trennt dich von deinem Leiter ab. И он знает, теперь ты уже просто для него легкая жертва. Und jetzt weiß ich, dass du für ihn jetzt ein einfaches Opfer bist. Потому что ты не под защитой больше. Denn du bist dann nicht mehr unter dem Schutz. Все. Das war's. Ага. И дьявол заинтересован отделить тебя от церкви. Und der Teufel ist daran interessiert, dich von der Gemeinde abzutrennen. Это великая честь быть здесь членом церкви. Das ist eine große Ehre, hier als ein Mitglied zu sein, dieser Gemeinde. Великая честь. Das ist eine große Ehre. Знаешь, на первый взгляд быть гостем легче. Weißt du, auf ersten Blick ist als Besucher oder als Gast ist leichter zu sein. Ты как гость пришел? Du kommst als ein Gast her. И все вокруг тебя бегают. Und alle um dich laufen herum. Все хотят тебе что-то угодить. Alle möchten dir recht machen. Они ухаживают за тобой. Sie kümmern sich um dich. Но когда наступает вечер, aber als der Abend kommt, ты в гостях. Du bist irgendwo zu Gast. Ты чувствуешь себя как дома. Also du fühlst dich bereits wie zu Hause. Но тебе вежливо показывают на часы. Aber man zeigt dir ganz höflich auf die Uhr. Пожалуйста, пардон, но время пришло. Also bitte, pardon, aber die Zeit ist jetzt schon. Нам пора спать. Also wir müssen schon langsam ins Bett. А ты уже себя чувствуешь как дома, ты не aber против du fühlst уже. Dich schon wie zu Hause und du bist bereit noch länger zu bleiben. Ты не против здесь поспать? Also du bist auch, du hast auch nichts dagegen hier zu schlafen. Но тебе говорят, не извините. Aber man sagt dir, tut mir leid. С вами было хорошо, но без вас лучше. Mit ihnen war das super, aber ohne sie noch besser. А если ты хочешь стать членом церкви? Aber wenn du ein Mitglied der Gemeinde werden willst. Oh, на следующее утро тебе говорят, выноси мусор. Dann nächsten Morgen sagt man zu dir, bring den Müll raus. Выноси мусор. Du sollst den Müll rausbringen. Уберись в комнате. Räume in deinem Zimmer auf. Когда ты член семьи. Also wenn du ein Mitglied der Familie bist. Вокруг тебя никто не будет бегать. Um dich herum wird keiner rumrennen. Amen. Amen. Тебя заставят учиться. Man wird dich zwingen zu lernen. Заставят работать. Man wird dich zwingen zu arbeiten. Заставят убираться дома. Man wird dich zwingen, Ordnung zu Hause zu halten. Жениться даже заставят, если man, будешь сидеть man дома man wird долго. Sogar dich zwingen zu heiraten, wenn du nur zu Hause sitzen willst. Вы здесь, друзья мои? Seid ihr hier, meine Freunde? Вам уже говорили, вы носите мусор? Hat man schon zu euch mal gesagt, ihr sollt Müll rausbringen? Ты уже записался в список уборки? Hast du dich schon in die Putzliste eingeschrieben? Ты уже записался в молитвенный список? Hast du dich schon in die Gebetsliste eingeschrieben? Как насчет десятины? Wie schaut das aus mit dem Zehnten? Oh, вот тогда ты счастлив, если ты можешь ответить на все эти вопросы, супер, супер. Also wenn du auf all diese Fragen beantworten kannst, dann ist das super. Значит, радуйся, ты уже не гость. Dann freu dich, dann bist du nicht mehr ein Gast. Ты уже член. Du bist bereits ein Mitglied der Gemeinde. Я член церкви. Oh, ich bin ein Mitglied der Gemeinde. Я свой здесь. Ich bin. Свой. Ich bin hier. Ich bin heimisch. Heimisch, oder? Okay. Also ich gehöre hierher. Du gehörst hierher. Halleluja. Halleluja. Ты наш. Du gehörst uns. Ты наш. Du bist unser Mann. Amen. Amen. Ты наш. Du bist unser Mann. Ты наш. Du bist unser Mann. Наш человек. Du bist unser Mann. Oh, Halleluja. Halleluja.